Dschihadisten sind Faschisten. Das ist erstmal eine starke Aussage, aber gar nicht so weit hergeholt. Laut Wikipedia, Zitat, der Dschihadismus ist eine militante, radikale Strömung des Islamismus. Seine Anhänger propagieren den Aufbau und die Ausdehnung des Machtbereichs eines islamischen Staates mit dem Mittel der Gewalt. Der Dschihadismus bezieht sich dabei auf das islamische Konzept des kleinen Dschihad. Zitat Ende. Was wiederum, um daran anzuschließen, Dschihad bedeutet, ist unter Theologen immer noch, ja doch nach wie vor sehr umstritten und mindestens genauso oft interpretiert, wie es Muslime gibt. Das heißt aber, um mal ein bisschen Wind aus den Segeln zu nehmen, nicht immer gleich das sogenannte Ungläubige abgeschlachtet gehören. Im Folgenden wollen wir uns aber hier weiter mit dem Thema Dschihadismus, sogenannte Islamkritik und auch sogenannter Islamophobie beschäftigen. Und zwar war der Lothar Gallo Bergemann aus Stuttgart am 30.01. bei Radio Korax zu Gast und hat unter anderem zu diesem Thema gesprochen. Lothar Gallo Bergemann ist unter anderem in der Gruppe Emanzipation und Frieden organisiert und schreibt auch regelmäßig für die Gruppe Krisis. Ich werde mich nicht versuchen, in theologischen oder linguistischen Auslegungen des Dschihad und warne auch davor, weil die Auslegung heiliger Schriften sollte man den Theologen überlassen und nicht mit Gesellschaftskritik verwechseln. In diesem Sinne, also Dschihadismus als heiliger Krieg des islamischen Fundamentalismus gegen die Ungläubigen mit dem Ziel der Weltherrschaft, benutze ich auch den Begriff des Dschihadismus jetzt. Diese dschihadistische Variante des Islamismus tritt in ersten Anfängen im 19. Jahrhundert auf und wird dann insbesondere in der zweiten Hälfte, zum Ende des 20. Jahrhunderts und bis jetzt dann wirklich sehr, sehr wirkmächtig. Man kann von einer explosiven Zunahme reden. Es hat was offensichtlich mit der Moderne zu tun. Und deswegen muss man sich ein bisschen auch die zerrissene kapitalistische Moderne anschauen. Und da muss man zunächst nochmal gar nicht nur jetzt über die Muslime oder über die muslimisch geprägten Regionen und Communities reden, sondern muss man sich erstmal damit befassen, wie denn diese zerrissene kapitalistische Moderne in die vorbürgerlichen patriarchalen Welten hineinkommt, auch hier in Europa hineingekommen ist und zum Teil auch noch hineinkommt. Der Prozess ist selbst in Europa noch nicht völlig abgeschlossen. Und sie kommt eben sehr widersprüchlich rein. Sie verspricht einmal die Freiheit und Gleichheit und ist auch in sehr vieler Hinsicht eine Befreiung. Sie produziert aber gleichzeitig viele neue Formen auch von Inhumanität und Krise. Also die Befreiung aus Clanherrschaft und die Unterwerfung unter die abstrakte Herrschaft des Marktes. Anspruch und Realpolitik klaffen oft sehr weit auseinander und man kann mit gewissem Recht durchaus auch von den Versprechen und den Verbrechen des Westens reden. Und diese zerrissene kapitalistische Moderne trifft nun auf scheinbar intakte vormoderne Strukturen personeller Herrschaft und wird wahnhaft ideologisch verarbeitet. In Europa im 19. und 20. Jahrhundert auch sehr gut nachvollziehen, ist keine Besonderheit der Muslime oder des Islam. Jetzt noch mal kurz weitergehen im Allgemeinen um die Moderne bzw. um die antimoderne Krisenbewältigung. Diese Krisenbewältigung findet dann statt in Identitätsstiftung, also wer bin ich überhaupt noch in dieser Welt, in der alles ins Rutschen kommt und alles, was vorher so stabil zu sein schien, jetzt weg ist. Wie verorte ich mich da überhaupt, wer bin ich da noch? Also diese Krisenbewältigung sucht Identitätsstiftung und entwickelt Ressortiment. Und dieses anti-westliche, anti-moderne Ressortiment, wenn wir uns das mal angucken, wogegen richtet sich das eigentlich? Zersetzung der Moral, Materialismus im Sinne von keine Werte mehr, es geht nur noch ums Geld, sexuelle Befreiung, Homosexualität, Emanzipation der Frau, Säkularität, dass Religion auf einmal zur Privatsache werden soll, welch ein Skandal, die sogenannte Blasphemie, also die Gotteslästerung, überhaupt der Atheismus, was ganz Schlimmes, gegen Individualität, gegen die Zerstörung der Gemeinschaft, was ganz anderes als Gesellschaft, die Zerstörung der Gemeinschaft, den Zerfall der Familie. Und worin gipfelt diese Vorstellung letztendlich, dass an all dem die Juden schuld sind? Kann man auch in Europa nachvollziehen. Alle vormodernen Herrschaftsformen waren ja personelle Herrschaftsformen. Und es ist auch nicht ganz einfach zu begreifen, die abstrakte Herrschaft des Marktes und der Kapitalverwertung. Und es wird nach den Personen geguckt, die jetzt die Fäden im Hintergrund ziehen, weil irgendwelche Leute müssen doch an der Krisenhaftigkeit und an Ausbeutung und so weiter irgendwie die Schuld tragen. Und das, wie wir wissen, trifft dann die Juden. Die sind diejenigen, die an all dem hier und an noch mehr schlimmen Dingen, die unsere ganze schöne Welt durcheinander bringen, schuld sind. Und dieses antiwestliche, antimoderne Ressortiment hat die Tendenz zur ideologischen Verfestigung. Und in ihm gründen letztendlich Antisemitismus, Faschismus und Nationalsozialismus. Aber wichtig ist auch, es ist natürlich immer konkret in unterschiedlicher Intensität ausgeprägt. Also vom konservativ-reaktionären Weltbild bis zur offenen Barbarei ist immer noch ein Schritt. Ja, also der ekelhafte Patriarch, der in Anführungszeichen nur seine Frau schlägt und seine Kinder drangsaliert, das ist natürlich noch was anderes als die offene Abschlachterei und Barbarei. Und diese Spanne gibt es natürlich auch im islamischen Fundamentalismus. Dieser Islamismus und Dschihadismus, wodurch zeichnet er sich eigentlich aus? Also einmal eine extreme Geringschätzung bürgerlich-demokratischer Freiheiten, die Verachtung des Individuums, Aufopferung für die Gemeinschaft, Kult um die natürlich männlich besetzte Ehre, Homophobie, Frauenfeindlichkeit, Anti-Intellektualismus, bildet sich einer ein, er sei was Besseres als wir, Ablehnung von Selbstbestimmung und Emanzipation in jeder Form, ein personalisierender Pseudo-Antikapitalismus, der ist schuld, ein ausgeprägtes Verschwörungsweltbild statt kritischer Analyse, ein Hass auf den Westen, die Juden und den jüdischen Staat, die Rekrutierung verrohter Gewalttäter und eine ausgeprägte Todesaffinität. Na, und wenn man das mal so anguckt, was ist das alles? Das kennt man doch irgendwoher. Das ist doch alles nicht völlig neu. Man muss diskutieren und sich auch auseinandersetzen um den Begriff des Faschismus. Ich schlage mal vor, im Faschismus schlägt das Ressortiment in offene Barbarei um. Wenn das Faschismus wäre, dann ist Dschihadismus natürlich Faschismus. Ganz kurz, Dschihadismus, Faschismus, Nationalsozialismus. Es ist ja unter Linken noch weit verbreitet, vom Faschismus zu reden, wenn man eigentlich den Nationalsozialismus meint. Das ist aber im Grunde eine Verharmlosung des Nationalsozialismus, insbesondere auch eine Verharmlosung der Shoah. Deswegen rede ich lieber vom Nationalsozialismus, wenn ich über den Nationalsozialismus rede. Und natürlich ist der Dschihadismus nicht identisch mit dem Nationalsozialismus, das wäre ja auch daneben, ja, aber er hat eben einige wesentliche Gemeinsamkeiten mit ihm und insbesondere den eliminatorischen Antisemitismus. Also religiösen Fundamentalismus, extrem patriarchale, konservativ-orthodoxe Auslegung heiliger Schriften gibt es natürlich überall, sind aber unter Musliminnen besonders stark verbreitet. Und die große Frage ist nun, warum ist das so? Natürlich haben Islamismus und Dschihadismus mit dem Islam zu tun, ja, völlig klar. Das wäre ja absurd. Also der Dschihadismus entsteht halt nicht in Brasilien oder in Vietnam, ja, sondern er entsteht halt in muslimisch geprägten Communities und Regionen in einem Umfeld von patriarchal, orthodoxer, reaktionärer Islaminterpretation. Also natürlich haben sie damit zu tun, aber sie haben nicht nur damit zu tun, sie haben auch mit der kapitalistischen Moderne zu tun. Wir haben gesehen, der Dschihadismus ist ein Phänomen der Moderne. Und da muss man halt nun auch sagen, dass die große Mehrheit der Musliminnen weltweit und auch die hier in Europa leben, auf der Verliererseite dieser zerrissenen kapitalistischen Moderne sitzen. Nun gibt es natürlich keinen Automatismus, wonach wer sozusagen auf der sozialen, auf der Loser-Seite sitzt, sozusagen automatisch irgendwie jetzt zum Antisemiten werden müsse. Da gibt es keinen Automatismus, aber Unterprivilegiertheit, Chancenlosigkeit und vor allem Unbildung erleichtern das doch. Ich denke, da ist klar, Ideologiekritik ist absolut notwendig. Ohne Ideologiekritik läuft überhaupt nichts, aber mit Ideologiekritik alleine geht es auch nicht. Es muss auch mitgedacht werden, die Kritik der politischen Ökonomie. Auch Gerhard Stapelfeld vertritt diese These. Elend führt nicht zwangsweise zur Befreiung oder dem Bedürfnis danach, sich selbst zu reflektieren. sondern prekäre Lebenssituationen und vor allem Unbildung führen ja noch eher zur Ideologiebildung. Wie gerade aber eben auch gehört, nicht zwangsweise, die Wahrscheinlichkeit dafür ist aber durchaus höher. Steigen wir mal in diese sogenannte Islamdebatte ein. Also eigentlich sind wir ja schon mittendrin. Ich rede aber gerade eher von Begriffsklärung und die Verwendung von bestimmten Begriffen. Zunächst erstmal die sogenannte Islamkritik. Kritik muss sein, auch am Islam, dringend sogar. Also Kritik hört auf, wenn man irgendwas ausgrenzt von Kritik. Der Marx wird mal gefragt in einem Interview, was sein Lieblingsspruch, was seine Lieblingsweisheit denn so wäre. Da sagt er, de omnibus dubitandum est, also an allem ist zu zweifeln. Wir leben in einem Umfeld, in dem es natürlich ein antimuslimisches Ressentiment gibt, ein übles antimuslimisches Ressentiment. Aber niemand der Leute, die dieses antimuslimische Ressentiment transportieren, ist ja von sich der Meinung, dass er vom Ressentiment besessen sind. Das sind alles Islamkritiker. Das sind alles Islamkritiker. Und deswegen muss man wissen, in welchem gesellschaftlichen Umfeld, in welchem Kontext man diesen Begriff auch gebraucht. Muslimhasser bezeichnen sich als Islamkritiker und sagen im Grunde genommen, es gibt keinen gemäßigten Islam und kann keinen geben, genauso wie das Islamisten auch sagen. Also ich denke, in dieser Islamkritikdebatte wird ein bisschen ein Dilemma der Linken deutlich, die je nach Schieflage entweder überhaupt keine Religionskritik mehr betreibt oder halt nur noch Islamkritik betreibt. Ich denke, beide Schieflagen führen irgendwie auf den Holzweg. Schöner abschließender Gedanke von Galo Bergemann. Gerade eben gehört, Religionskritik ist verkommen in der Linken. Vielleicht auch deutlich am Blasphemieparagraphen im deutschen Gesetzbuch, den es tatsächlich immer noch gibt. Auch ich habe bis vor einigen Wochen, als die CSU diesen verschärfen wollte, nicht gewusst, dass der immer noch existiert, beziehungsweise dass sowas überhaupt mal existiert hat. Kann man zum Beispiel als neuen Aufhänger für eine tiefgreifendere Debatte um Religionskritik nutzen, Kritik darf nicht am Gesetzestext aufhören. Das wäre zu oberflächlich, auch wenn vielleicht der Gesetzestext das ist, was unser Leben am unmittelbarsten bestimmt und regelt. Aber weiter zu den Begriffsklärungen, ein sehr wichtiger und auch zentraler Begriff in der Islamdebatte ist Islamophobie. Islamophobie, ein Phobiker, ist so im Alltagssprachgebrauch gilt ein Phobiker als ein Erkrankter. Als, ich sage es mal bösartig, als einer, der einer an der Klatsche hat irgendwie. Ja. Und dass Leute, die was gegen eine Religion haben, Baller sind, das wollen uns religiöse Fundamentalisten jeder Couleur schon immer zu erzählen. Und deswegen ist es natürlich ein Hinweis darauf, dass ein solcher platter Kampfbegriff in linken Kreisen verwendet wird, ist natürlich erschütternd und ist auch ein Hinweis darauf, auf die seit Jahrzehnten entsorgte Religionskritik der Linken. Wo man vom antimuslimischen Ressentiment reden müsste, was ja was ganz anderes ist, das sich gegen Menschen richtet, von einer Islamophobie zu reden. Da ist Kritik schon ziemlich entsorgt. Ganz wichtiger Grundsatz, den viele nicht verstanden haben, ja, nicht Religionen sind vor Kritik zu schützen, sondern Menschen sind vor Diskriminierung zu schützen. Wo Menschen wegen ihres Glaubens diskriminiert werden, das kann man nicht zulassen, diese Menschen sind zu schützen, auch mit Solidarität. Aber Religionen sind nicht vor Kritik zu schützen. Und diesen Fehler machen sehr viele Gutmeinende. Es wird das soziale Klima fördern, wenn Blasphemie wieder gefährlich wird, sagt ein deutscher Dichter und Denker, Martin Mosebach, Träger des Georg-Büchner-Preises der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung 2007. Und wir haben ja jetzt gerade auch nach Charlie Hebdo wieder die Diskussion, Blasphemie-Paragraph verschärfen, CSU will verschärfen und so weiter. Islamisten und christliche reaktionäre Fundamentalisten spielen sich in die Hände. Islamophobie also eher ein Kampfbegriff, weil Religionskritik als was Krankes abgetan wird. Merke, Begriff ablegen. Vielleicht abschließend noch ein paar Überlegungen, wenn in irgendeiner Debatte mal wieder über so den Islam gesprochen wird. Die allermeisten Gläubigen und auch die allermeisten Ungläubigen, Atheisten und Religionskritiker, kennen die Heiligen Schriften überhaupt nicht, über die geredet wird, sondern sie kennen nur verbreitete Interpretationen. Und das ist was anderes. Wir sind in Stuttgart gesegnet mit besorgten Eltern, zum großen Teil Christen, die nun also glauben, dass die grün-rote Landesregierung ihren Kinderlein im Schulunterricht Pornofilme zeigt und die sich da furchtbar darüber aufregen. Wenn ich nun sagen würde, das ist das Christentum, würde ich sehr vielen Christen ungerecht werden. Massenbewegung übrigens in Frankreich. 700.000 waren auf der Straße mit massiver Unterstützung der katholischen Kirche. Ist das das Christentum? In evangelikalen, fundamentalistischen Kreisen ist nach wie vor die Prügelstrafe en vogue. Die 50er, 60er Jahre leben weiter. Ist das das Christentum? Hier einen evangelikalen Hassprediger in Uganda, der mit der Bibel in der Hand dazu aufruft, Homosexuelle zu töten. Vor 20 Jahren der Genozid in Ruanda. Alle christlichen Gruppen und Kirchen mit Ausnahme der Zeugen Jehovas waren darin verwickelt. In besonderem Maß wird der katholischen Kirche eine indirekte Mitverantwortung vorgeworfen. Während des Genozids haben Muslime auffällig oft bedrohte Tutsi und Hutu beschützt. Wo ist jetzt der Islam und wo ist das Christentum? Und wer sagt, das ist 20 Jahre her? Das ist eine Meldung, die ist ein Jahr alt. In Zentralafrika schlachten christliche Milizen Muslime ab. So, und dann gibt es die Diskussion, ja, also diese Dschihadisten nehmen doch den Mohammed eben wörtlich. Und da habe ich jetzt kurz einen Auszug aus einem Beitrag von Leon de Winter. Und er fängt an, immer wenn im Namen des Islam Grausamkeiten begangen werden, hören wir, dass die Terroristen lediglich eine friedliche Religion pervertieren. Dabei berufen sie sich auf das Vorbild Mohammed. Soweit völlig richtig. Die berufen sich auf Mohammed und zwar mit Recht. Die finden genug, worauf sie sich berufen können. Aber dann wird es problematisch. Dann geht der Text von Leon de Winter weiter. Wie das Christentum auch, hat der Islam eine Hauptfigur neben Gott. Aber Mohammed ist nicht so eine Hippie-Gestalt wie Jesus. Also dieser Hippie sagt das da, ne? Ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen sei, Frieden zu senden auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu senden, sondern das Schwert. Die Vorstellung, dass Jesus irgendwie so ein Hippie ist, eine Interpretation. Und deswegen machen die christlichen Milizen, die in Zentralafrika Muslime abschlachten, berufen sich auf ihren Jesus. Ja, mit Recht, mit Recht. Also den Islam gibt es genauso wenig wie das Christentum. Religion ist eine vollkommen subjektive Angelegenheit. Religionsanhängerinnen interpretieren ihre heiligen Schriften sehr, sehr unterschiedlich, mitunter sehr, sehr gegensätzlich. Also vorerst das Schlusswort von Lothar Gallo Bergemann aus Stuttgart. Er ist in der Gruppe Emanzipation und Frieden organisiert und er war am 30.01. hier bei Radio Korax im Rahmen einer Vortrags- und Diskussionsveranstaltung zu Gast, aus der ihr gerade einige kurze Ausschnitte hören konntet. Mehr Texte und auch mehr Audiomaterial findet ihr zum Beispiel unter www.emafree.de. Einige Broschüren seiner Gruppe Emanzipation und Frieden gibt es auch bald im bald eröffnenden Infoladen im Reihe 78. Da geht es zum Beispiel um Antisemitismus und Anti-Amerikanismus.